Die Völkergemeinschaft bewundert den Geist der Koreaner zur Selbsthilfe und eigenen Stärkung, die trotz aller Schwierigkeiten mit Selbstvertrauen den Aufbau des starken sozialistischen Staates beschleunigt. Die Zeitung der Demokratischen Republik Kongo, La Prosperite, die manmarische Zeitung The New Age und die Internet-Homepages des Antiimperialistischen Forums Deutschlands und des Ostsibirien-Verlags des russischen Gebietes Irkutsk hoben hervor, wenn man nicht zur Selbstverteidigung fähig sei, werde man Sklave, und wenn man die Kraft zur eigenen Stärkung habe, werde man Sieger. Die wahren Kriterien für einen starken Staat seien die Erhabenheit des Staatsführers, die Macht der einmütigen Geschlossenheit und die grenzenlose Militärkraft. Das sei die Wahrheit der Geschichte, die Koreaner durch ihren langen Kampf bestätigt hätten. Der Chefsekretär der britischen Sozialideologie-Studiengruppe und der stellvertretende Generalsekretär des ZKDAKP der Tschechoslowakei betonten, dank des Genossen Kim Jong-un werde in Korea unter dem Banner des Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus die Priorität der Selbsthilfe und eigenen Stärkung glänzend durchgesetzt und schreite die koreanische Revolution trotz aller wilden Stürme auf dem Weg zur Souveränität, Son Gun und Sozialismus unbeirrt vorwärts. Die kongolesische Nachrichtenagentur meldete, eben die Koreaner seien die starken Personen mit dem Geist der Selbsthilfe und eigenen Stärkung, die sich bei Verstärkung des Drucks der äußeren Kräfte größere Mühe geben und bei harten Bedingungen den Geist des Schaffens aus eigener Kraft und des beharrlichen Kampfes im hohen Maße an den Tag legen.